Und hiermit eröffne ich die Verhandlung. Frau Grabscher, Ihnen wird zur Last gelegt, die hier anwesende Torte, Fräulein Schwarzwälder, in ungebührlicher Weise betrachtet zu haben. Geben Sie das zu? Ja, sie hat sogar in mich reingepiekst. Und eine Kirsche geklaut hat sie auch. Ja, sicher. Ein bisschen angeschaut habe ich es heute. Ja. Das ist schon wahr. Nicht? Aber es ist doch nicht verboten, sich ja dort anzuschauen. Nicht? Es kommt drauf an. Genau, sie hatte diesen Blick. Und der Teil vertropft sie. Liebes Fräulein Torte, bitte überlassen Sie das mir. Frau Grabscher, Sie geben also zu, die Torte betrachtet zu haben. Ja, mein Gott, da brauchen Sie sich doch nicht groß aufzuregen. Nicht? Nur ein bisschen hingeschaut, ein bisschen angeschaut. Hat sie nicht! Hat sie nicht! Na ja, und dann habe ich mir gedacht, da sind einfach zu viele Kalorien drin. Nicht? Frau Grabscher, Sie wissen, dass Sie kein unbeschriebenes Blatt sind. Ich brauche Sie nur an Ihre beiden rechtskräftigen Verurteilungen wegen der Entführung einer Sachertorte und schwerer Körperverletzung im Fall Zitronenrolle zu erinnern. Angepickt hat sie mich auch. Ehrenwort. Reingepickt habe ich heute mal. Ne? Eine Kirsche hat sie auch gemobst. Stimmt das, Frau Grabscher? Also wissen Sie, ich habe heute gedacht, na, so eine kondierte Kirsche, nicht? Die hat nicht so viel Kalorien und da habe ich mir halt gedacht, nicht verstehen. Da habe ich heute die Kirschen ein bisschen anvisiert, nicht? Das ist der Beweis, der Beweis! Sie geben also zu, dass Sie die Torte angefasst haben. Naja, die Kirschen, das ist schon, da haben Sie schon recht, nicht? Aber den Rest der Torte... Ist Ihnen denn nicht bewusst, Frau Grabscher, dass es gemäß Sitte und Anstand Gesetz ist, dass, was man anfasst, auch nehmen muss? Ja! Jetzt haben wir sie! Was meinen Sie? Sehen Sie, es ist dem oder der Nachfolgenden nicht zuzumuten, etwas zu essen, was schon ein anderer in der Hand hatte. Nein, also aber bitteschön, ja, ich habe wirklich nur die Kirschen angerührt. Sie hätten die ganze Torte aufessen müssen, Frau Grabscher. Aber ich habe doch schon gesagt, die ganzen Kalorien und so weiter, so Sie verstehen. So ist nun mal das Gesetz. Und deshalb verurteile ich Sie, Frau Grabscher, hiermit die Torte, Fräulein Schwarzwälder, voll und ganz aufzuessen. Juhu, ich werd endlich verputzt. Herr Jesus, Gott, der Himmel, Herrgott, ne, die ganzen Kalorien, bitte bedenken Sie Tut doch. Tut mir Kalorien, leid, das Urteil Kalorien, ist rechtskräftig. Und alles schön aufessen, Frau Grabscher. Sonst gibt's morgen schlechtes Wetter.